Noch scheint die Straße trostlos leer. Da, sieh, ein Wagen, ausländische Flagge, fremde Macht, vornehme Diener, welche Pracht! Wer in der Staatskarosse fährt, ist seinem Herrn bestimmt viel wert.